Turn with me to Romans chapter 7. Römer 7. How many people know what's in Romans 7? Wie viele Leute wissen, was in Römer 7 ist? You know what's in Romans 7. How many people have been living in Romans 7 this week? Wie viele Leute haben in Römer 7 gelebt diese Woche? Okay, for those who are new, für diejenigen, die neu sind. Romans 7 is a very famous chapter of the Bible. Römer 7 ist ein außergewöhnlich berühmtes Kapitel in der Bibel. And when you're living in Romans 7, und wenn du in Römer 7 lebst, you're in trouble. Dann hast du ein Problem. You've got to get to Romans 8 as fast as you can. Also dann lies schnell das Kapitel 7 durch und geh ins 8er. And let's begin at verse 18. Und in Vers 18 wollen wir beginnen. And let's pray. Lass uns beten. Father, we pray for all those tonight. Wir beten für alle jene, Vater, that are stuck in Romans 7. Die in Römer 7 irgendwie ein Ende gefunden haben. We pray that you would bring them great deliverance. Und wir beten, dass große Erlösung kommt. Bring them right over to Romans 8. Und dass Römer 8 eben die Antwort by ist. By the end of the service. Am Ende des Gottesdienstes. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Romans 7, verse 18. Römer 7, 18. For I know that nothing good dwells in me. Denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. This is Romans 7. Das ist Römer 7 in einem Wort. That is in my flesh. Das ist in meinem Fleisch. For the wishing is present in me. Denn das Wollen ist bei mir. But the doing of the good is not. Aber das Vollbringen des Guten nicht. For the good that I wish, denn das Gute, das ich will, I do not do. Übe ich nicht aus. But I practice the very evil that I do not wish. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. But if I am doing the very thing I do not wish, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, I am no longer the one doing it. So vollbringe nicht mehr ich es, but sin which dwells in me. Sondern die in mir wohnende Sünde. I find then the principle that evil is present in me. Ich finde also das Gesetz bei mir, dass das Gute, das ich tun will, the one who wishes to do good. Das Böse vorhanden ist. Now, this doesn't go over too good with humanists. Das wird sich sicherlich mit einem humanistischen Menschenbild nicht vereinen. Because the basis of humanism is that the human heart is good. Denn die Grundlage des Humanismus ist, dass das menschliche Herz grundsätzlich gut ist. The basis of Christianity is that the human heart is not good. Die Grundlage des Christentums ist, dass das menschliche Herz nicht gut ist. Verse 22. Vers 22. For I joyfully concur with the law of God in the inner man. Denn ich freue mich am inneren Menschen, am dem Gesetz Gottes. But I see a different law in the members of my body. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in den Gliedern meines Leibes. Waging war against the law of my mind. Die eben in Gefangenschaft sind mit dem, I'm sorry, die gegen Gesetz des Sinnes widerstreitet. Say that again. But I see a different law in the members of my body. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Waging war against the law of my mind, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet, and making me a prisoner of the law of sin, und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, which is in my members, das in meinen Gliedern ist. Wretched man that I am, ich elender Mensch, der ich bin. Who will set me free from the body of this death? Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Thanks be to God. Ich danke nun Gott. Through Jesus Christ our Lord. Durch Jesus Christus unseren Herrn. So then. Also. On the one hand, auf der einen Seite, I myself with the mind am serving the law of God. Also diene ich nun mit dem Sinn Gottes Gesetz. But on the other, aber mit auf der anderen Seite, with my flesh the law of sin. Mit dem Fleisch der Sünde. Romans 8. Jetzt kommt Römer 8. Someone say hallelujah. Thank you. There is therefore now no condemnation. Also gibt es jetzt keine Verdammnis. For those who are in Christ Jesus. Für die, welche in Christus Jesus sind. For the law of the Spirit of life in Christ. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Has set me free. Hat mich frei gemacht. From the law of sin. Von dem Gesetz der Sünde und des Todes. And we are sinners by nature. Wir sind Sünder schon der Natur nach. Nobody taught us to sin. Hat uns niemand gelehrt. In Psalm 58:3, es ist Psalm 58:3. It said, "We came out of the our mother's womb, speaking lies." Wir sind aus dem Gebärmutter herausgekommen, Lügen sprechen. No one teaches a child to sin; they just know how to do it. Es hat niemand das Kind gelehrt, das weiß von natürlich aus, he wie es knows macht. How to manipulate. Es weiß, wie es die Eltern manipuliert. He knows how to live for himself. Und es weiß, wie es für sich selbst lebt. We don't We are, let's say this, we are not sinners because we sin. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen. We sin because we're sinners. Sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. It's a big problem. Das ist ein großes Problem. It's in the blood. Das ist schon im Blut drinnen. But God had a solution. Aber Gott hat eine Lösung. A big solution. Eine große Lösung. See, because in Romans 5, denn in Römer 5, if you flip over real quick, wenn wir dahin blättern, in verse 12, Vers 12, therefore, just as through one man sin entered into the world, darum wie nun durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, it entered through Adam, durch Adam, who was a real person, der ein wirklicher Mensch war. Forget what the evolutionists tell you. Vergiss, was die Evolutionisten dir sagen Adam wollen. Was a real person. Adam war ein wirklicher Mensch. You can follow the genealogy all the way to Adam in the Gospel of Luke chapter 3. Im Lukas-Evangelium kannst du der Genealogie nachfolgen and bis Adam. Eve was his wife. Und die Eva war seine Frau. And they did not have belly buttons. Und die hatten keine Nabel. Do you know why? Weißt du warum? Because neither of them had human parents. Weil keiner von ihnen menschliche Eltern hatte. And I had a big debate with someone last year. Letztes Jahr hatte ich eine große Debatte mit jemandem. Because they were convinced that Adam and Eve had belly buttons. Sie waren davon überzeugt, dass Adam und Eva einen Nabel hatten. Because they believed Adam and Eve were born of human parents. Glaubten eben, dass Adam und Eva von menschlichen Eltern geboren waren. They were not. They were created by God. In der Bibel steht, dass sie von Gott geschaffen wurden. Jesus believed it. Jesus glaubte das. David believed it. David glaubte es. Peter believed it. Petrus Paul glaubte, believed it. Paulus. They all believed it, and I believe it because they believed it. Und ich glaube es, weil sie es glaubten. That's why I believe it. So glaube ich das. Therefore, just as through one man, so wie durch einen Menschen, sin entered into the world, die Sünde in die Welt gekommen ist, it passed, all right, and death through sin. Und der Tod durch die Sünde. So death spread to all men because all sinned. Und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Go to verse 14. Vers 14. Nevertheless, death reigned from Adam until Moses. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose. Even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam. Selbst über die, welche nicht gesündigt haben in der Gleichheit der Übertretung Adams, who is a type of him who was to come. Der ein Bild des Zukünftigen ist. Go back to Romans 7. Jetzt wieder zurück nach Römer 7. Don't lift your hands, but how many people are in Romans 7 tonight? Hebt deine Hände nicht, aber wie viele sind heute in Römer 7? Romans 7 is an experience Römer 7 that often confronts us. Eine Erfahrung, mit der wir überwältigt sind. And to the degree that I understand in dem Ausmaß, wie ich verstehe, how to get into Romans 8, wie ich nach Römer 8 komme, to that degree I'm going to be effective in my Christian life. Zum selben Ausmaß bin ich auch effektiv in meinem christlichen Wandel. Now I know that in me dwells no good thing. Ich weiß also, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. I know that there's things I want to do that I don't do. Ich weiß, es gibt Dinge, die ich tun will, aber nicht tun kann. I want to pray. Ich will beten. I want to love. Ich will lieben. I want to be kind. Ich will freundlich sein. I want to win souls. Ich will Seelen gewinnen. I want to do all these things. Ich will all diese Dinge vollbringen. I want to be a fisher of men. Ich will ein Menschenfischer sein. Matthäus 4:19. I want to be a gentle person. Ein sanftmütiger Mensch. I want to slay a Goliath. Ich will den Goliath erschlagen. I want to be a man of God. Ein Mann Gottes sein. I want everything that God wants from my life. Ich will alles, was Gott für mein Leben will. I want to be an obedient son. Ein gehorsamer Sohn. I want to pray without ceasing. Ich will beten ohne Unterlass. I want to preach the word in season, out of season. Und das Wort predigen in oder außer der Zeit. I want to praise him. Ihn preisen, with the fruit of my lips, mit der Frucht meiner Lippen, Hebrews 13:15, in Hebräer 13:15, and offer to God a sacrifice of praise, und Gott ein Opfer des Preises darbringen, all day long, den ganzen Tag, all day long, den ganzen Tag. I want to walk in fellowship, ich will in Gemeinschaft mit Gott gehen, with my brothers and sisters, one with another, mit meinen Brüdern und Schwestern eins zu eins, and walk in the light as He is in the light, und im Licht gehen, wie er im Licht ist. I want to be a disciple. Ich will ein Jünger sein. I want to follow him. Und ich will Gott nachfolgen. I want to take up my cross. Und mein Kreuz tragen. I want to be like Peter and John. So wie Petrus und Johannes yeah, sein. Like Elisha. So wie der Elisha. I want to walk with him. Und mit Gott gehen. I want to be a man of God. Ein Mann Gottes sein. I want to be a follower of God. Einer, der Gott nachfolgt. I want to be like Caleb. Wie Caleb. In Joshua chapter 14, Josua im Kapitel 14, verse 24, Vers 24, who followed the Lord with all his heart. Der Gott nachgefolgt ist mit seinem ganzen Herzen. I want to be like David, so wie David will ich who sein. Said, the battle is the Lord's. Der sagte, die Schlacht ist des Herrn. Today you will see that the Lord does not deliver with sword or spear. Heute wirst du sehen, dass der Herr löst ohne Schwert oder Speer. In 1 Samuel 17:37. Im 1. Samuel 13:37. But the battle is the Lord's. Aber die Schlacht ist des Herrn. Zechariah 4:6. It is not by power or by might. Es ist nicht durch Kraft oder Macht. But by his spirit says the Lord. Aber durch seinen Geist spricht der Herr. You can just follow her example and say hallelujah. Und du kannst ihr nachfolgen und jetzt hallelujah sagen. All these things. Alle diese Dinge. I want to live by every word that comes from the mouth of God. Ich will jedes Wort, das vom Mund Gottes kommt, leben. Matthew 4:4. In Matthäus 4:4. I want to have a vision. Eine Vision haben. So that I'm not unrestrained. Dass ich eben unbeschadet bin. In Proverbs 29:18. In Sprüche 29:18. Without a vision, the people perish. Ohne Vision geht ein Volk unter. Oh Lord. O Herr. Give me a vision. Gib mir eine Vision. Isaiah 6. Jesus holy, 6. Holy, holy is the Lord. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. I want to walk with God. Und ich will mit Gott gehen. I want Psalm 1:3 to be in my life. Und ich will, dass der Psalm 1:3 in meinem Herzen ist. I want to meditate on the Word of God day and night. Ich will im Wort Gottes nachdenken Tag und Nacht. So that I'll be like a tree planted by the rivers of water. So dass ich wie ein Baum gehe, bepflanzt am Bächen des Wassers. Whose leaves are green. Dessen Blätter grün sind. Brings forth fruit in its season. Der Frucht bringt in seiner and everything Zeit. He touches prospers. Und alles, was anrührt, gelingt. 3 John 2. Im 3. Johannes 2. I want to prosper. Ich will in everything. Wachsen in allem. Like my soul prospers. So wie meine Seele wächst. In Luke chapter 12 verse 21. Im Lukas 12, 21. I want to be rich toward God. Ich will Gott gegenüber reich sein. In Psalm 17. Im Psalm 17. Verse 14. Vers 14. David said. Sagte David. Lord, deliver me from the men of this world. Herr, erlöse mich von den Männern dieser Welt. Whose portion is in this life. Deren Teil in diesem Leben ist. But as for me. Aber für mich. I will behold thee in righteousness. Ich werde dich wahrnehmen in Gerechtigkeit. When I see thy face. Wenn ich dein Gesicht sehe. Joshua said. Josua hat gesagt. Look, if it's a problem for you to follow the Lord. Wenn es für dich ein Problem ist, dem Herrn nachzufolgen. If it's not agreeable. Wenn es für dich nicht passt. Then you decide whom you're going to serve. Dann entscheide du selbst, wen du folgen willst. But in Joshua 24:15. Aber in Josua 24:15 steht. As for me and my house. Für mich und mein Haus. That's me and my wife. Für mich und meine Frau. And my church. Und meine Gemeinde. We will serve the Lord. Wir werden dem Herrn dienen. So you decide what you want to serve tonight and who. Also, du entscheidest, wen du dienen willst und but wie. As for me and my house, aber für mich und mein Haus gilt, we will serve the Lord. Wir werden dem Herrn as dienen. For me and my church, für mich und meine Gemeinde gilt, we will serve the Lord. Wir werden dem Herrn dienen. And there's so much here. Und so viel ist da there's drin. So, much there, so viel Reichtum, that we want to do and be. Was wir tun und sein wollen. Tomorrow morning. Morgen in der Früh. Some of us just want to get up at 4:30 and just pray for an hour or two. Manche wollen um 4:30 aufstehen und für eine Stunde beten. Why? Warum? The Lord said, pray without ceasing. Der Herr sagte, bete ohne Unterlass. Psalm 5 says, pray in the morning. Es steht, bete in der Früh. Ephesians 3:20. Im Epheser 3:20. He does far more exceedingly abundantly beyond what we can ask or think. Er tut mehr über die Maßen mehr als wir denken können. And yet, und doch, with all this, mit all dem, the wishing is present. Das Wollen ist da, but the doing of it is not. Aber das Vollbringen dessen nicht. Das ist ein Problem. That is a problem. So ist das. That's how it is. So is this Leben. The wishing is present. Das Wünschen ist da. But the doing is not. Aber das Vollbringen nicht. This is a problem. Das ist ein Problem. Verse 24. Vers 24. Oh, wretched man that ich, I am. Elender Mensch, der ich bin. Who will set me free from the body of this death? Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Ich danke nun Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. So then. Also. On the one hand. Auf der einen Seite. I myself with my mind. Nun ich selbst mit meinem Sinn. Am serving the law of God. Diene dem Gesetz Gottes. On the other hand with my flesh. Auf der anderen Seite mit meinem Fleisch. The law of sin. Aber der Sündegesetz. The flesh will never change. Das Fleisch wird sich nicht ändern. If it could have changed, wenn es sich hätte ändern können, then Christ would not have to have died. Dann hätte Christus nicht sterben müssen. Think of this. Denk drüber nach. The triune council in heaven. Es kommt dieser Ratschluss im Himmel. They are discussing the plan. Und sie diskutieren diesen Plan. Can we do anything with the flesh? Können wir etwas mit diesem Fleisch anfangen? No. No. It's useless. Es ist völlig nutzlos. It's useless. Völlig nutzlos. It's just sinful. There's only one solution. Sündig. Eine Lösung gibt's. We've got to have an atonement for it. Es muss eine Erlösung geben. We've got to deliver people from the bondage of it. Von der Knechtschaft sie erlösen. They are legally bound to the flesh. Also sie sind genötigt, dem Fleisch zu dienen. Emotionally, physically bound to their flesh. Emotionell und körperlich gebunden. We've got to set them free from themselves. Und davon muss man sie freisetzen. So look at the beginning of Romans 7. In Römer 7, am Anfang. Do you not know, brethren, for I am speaking to those who know the law? Vers 1. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn zu denen rede ich, die das Gesetz kennen? That the law has jurisdiction over a person as long as he lives. Dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Anybody ever owe you something and they die? Hat dir jemand was geschuldet und dann stirbt er? You think, ach. Und dann denkst du dir, can't get it anymore. He's dead. Das kriege ich nicht mehr. Der ist jetzt tot. Bummer. Das ist ärgerlich. Keep him alive. He owes me money. Keep him alive. Am Leben erhalten sollte er ihn, denn er schuldet mir noch was. He's dead. Er ist tot. Das gibt er nicht. No hope now. He's dead. Er ist keine Hoffnung. Er ist tot. Meine Schulden sind weg. For the married woman is bound by law to her husband. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden. While he is living. Solange er lebt. This is good for a criminal story here. Das ist fast so gut wie eine Kriminalgeschichte da. But if her husband dies, wenn aber der Mann stirbt, we could add or is killed, oder ermordet wird, she is released from the law concerning the husband. So ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Though she could spend the rest of her life in prison. Obwohl sie natürlich den Rest des Lebens im Gefängnis verbringen könnte. Vers 3. So then, if while her husband is living, so wird sie nun, während der Mann lebt, she is joined to another man, eine Ehebrecherin genannt, she shall be called an adulteress. Wenn sie zu einem anderen Mann Zugang findet. But if her husband dies, wenn aber der Mann gestorben ist. Ooh, this is interesting. But if her husband dies, wenn aber der Ehemann stirbt, she is free from the law. Dann ist sie frei vom Gesetz. So that she is not an adulteress. So dass sie keine Ehebrecherin though ist. Though she is joined to another man. Wenn sie eines anderen Mannes wird. Therefore, my brethren. So seid auch ihr, meine Brüder. You also were made to die to the law. Dem Gesetz getötet worden. Think of that. Jetzt amen. Huh? Denkt nach. You were made to die to the law. So seid ihr dem Gesetz getötet worden. We were married to the law. Wir waren mit dem Gesetz verbunden. Psalm 92:2 says that God's throne is established in justice and righteousness. Dass Gottes Thron in Gerechtigkeit etabliert ist. And God brought the law down. Und Gott hat das Gesetz gebracht. In Galatians chapter 3. In Galater 3. Verse 21 to preserve life. Vers 21, um das Leben zu bewahren. But the law could not give life. Aber das Leben selbst kann kein Leben geben. But the law preserves life. Das Gesetz kann kein Leben geben, sondern es nur erhalten. Sin was in the world from Adam till Moses. Die Sünde war in der Welt von Adam bis Mose. It just was not defined. Es war noch nicht definiert. People were living selfish lives. Leute haben selbstsüchtige Leben gelebt. So selfish. So selbstsüchtig. That God had to bring the flood. Dass Gott die Flut bringen musste. So selfish that so. God had to judge Sodom and Gomorrah. So selbstsüchtig, dass Sodom und Gomorra untergingen. So selfish that God had to judge the Tower of Babel. Dass der Turm von Babel gerichtet wurde. But it was not defined. Aber es war nicht definiert. Until Moses came. Bis zu Mose. Moses defined what sin was. Und Mose hat die Sünde definiert. And then sin got even stronger. Und dann wurde die Sünde noch übermächtiger. Because someone who doesn't doesn't want to smoke anymore. Denn jemand, der nicht mehr rauchen will. As soon as he sees a no smoking sign, he's reminded. Sobald er ein Nichtrauchenzeichen sieht, wird er erinnert. And the law now strengthens sin. Und das Gesetz stärkt nun die Sünde. So we've got a big problem. Also haben wir ein Problem. Because by nature we are sinners. Denn der Natur nach sind wir Sünder. And we sin und wir because sündigen, we are sinners. Weil wir Sünder sind. Not vice versa. Nicht umgekehrt. Now where was I? Why did I go here? Okay. What was I talking about before? Marriage and what? Married to the law. Wir sind also mit dem Gesetz verheiratet. She's sharp, right? Married to the law. Wir sind dem Gesetz verheiratet. And we were made to die to the law. Und wir sind auch mit dem Gesetz gestorben. Through Christ. Durch Christus. Now, I don't know if I can in any way portray the bondage that we had under the law. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie illustrieren kann, die Knechtschaft, die wir hatten unter dem Gesetz. Think of it something like this. Denk vielleicht so drüber nach. What would life be like for those who drive cars? Wie wäre das Leben für die, die das Auto fahren? If in your car was installed, wenn in deinem Auto eine a machine, Maschine installiert wäre, that detected every single thing you did wrong, die alles, alle deine Fehlhandlungen sofort registrieren würde. I mean, every yellow line you ran over, diese gelbe Linien, die du überfährst, die würden, and it had this stupid like red beeper inside the cab, you und know? Es gibt da dieses rote Licht drinnen. And it had cameras in every direction. Und hatte Kameras in alle Richtungen. And sensors on the wheels. Und hatte irgendwelche Sensoren auf den and on the motor, everything. Reifen und am Motor. Every time you went 1 kilometer over the speed limit, immer wenn du nur einen Kilometer über dem Begrenzung bist. Every time you parked your car somewhere wrong. Wenn du irgendwo dein Auto falsch parkst. Anything you did any which way, it detected. Was immer du nur kleinsterweise falsch machst, würde es registrieren. What would it be like driving a car? Wie wäre das, ein Auto zu fahren? It would be horrible. Das wäre Horror. We'd become schizophrenic. We'd become insane. Wir würden wahrscheinlich verrückt werden. We'd be waiting for this light to beep. Wir würden das Licht schon präventiv anschauen. Why is it beeping now? What did I do? Was ist denn jetzt schon wieder los? What did I do? Was ist denn? You hit the yellow line over there. Die gelbe Linie hast du überfahren. But I just touched it. Aber ich habe es ja nur berührt. Now this is the bondage of the law. Das so ähnlich wäre das vielleicht. Because inside our souls, denn in unserer Seele, there's something called a conscience. Da gibt es ein Gewissen. And this conscience knows when we do something wrong. Und dieses Gewissen weiß, wenn was falsch ist. And it doesn't stop. Und es hört nicht auf. And the conscience bothers us. Und das bewegt uns immer and wieder. We try to suppress the conscience. Und wir versuchen es nie zu and drücken. We drink or smoke or we lie and cheat. Wir rauchen und trinken und wir lügen und wir betrügen. We ignore it. Wir ignorieren. We suppress it. Unterdrücken es. But it's there. Aber es ist noch immer da. And this conscience und dieses Gewissen will bear witness against us wird gegen uns Zeugnis geben. In Romans chapter 2, in Römer 2, since, just turn right there, it's right here. Es just steht turn. Grad da, braucht nur Romans 2, Vorbereitung. In verse 15, Vers 14. Kapitel 2, Vers 14. For when the Gentiles who have, sorry, for when the Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law. Denn wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur aus dem Gesetz entsprechend handeln, these not having the law are a law to themselves. So sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Now watch this. In that they show the work of the law written in their hearts. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in den Herzen geschrieben ist. Here it is. Their conscience bearing witness and their thoughts alternately accusing or else defending them. Indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. On the day, an dem Tag, when according to my gospel, nach meinem Evangelium, watch this, jetzt hört zu, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Gott das Verborgene der Menschen richten wird durch Jesus Christus. Wow, could you imagine? Stell dir vor, every time that little light beeped, jedes Mal, wenn dieses Licht angeht, you owed the government more money. Würdest du der Regierung mehr Geld and schulden. You didn't even know what you did. Und du weißt vielleicht größtenteils nicht mal, was du falsch you gemacht came up hast. Too close to the red light. Vielleicht zu nahe ans rote Licht reingefahren. What I do now? Was ist denn jetzt schon wieder? You went 1 kilometer over the speed limit. Ein Kilometer zu schnell gefahren. Oh, what happened now? Was jetzt? Oh, you were too close to the sidewalk. Zu nahe am Gehsteig dran. Too close. Zu nahe. Yeah, you hit it. Du hast bist schon angefahren. You're too far away. Du bist jetzt zu weit weg. You're too close to the car in front of you. Zu nahe an dem Auto vor dir. What do you mean? Was heißt das? Oh yeah, there's a law. Da gibt's ein Gesetz. Do you know? Nicht? I took. How many people went to driving school here? Wie viele gingen in die Fahrschule hier? I took the whole test. Den ganzen Test musste and ich machen. And we had to figure out by centimeters how close you could come to a car at a particular speed on the highway. Und wir mussten ausrechnen, wie schnell man an das nächste Auto ran durfte bei bestimmter Geschwindigkeit. Wow, the law. Das Gesetz. And we were bound to this condemnation. Verdammt uns, und wir wurden gefangen in diesem Gesetz. This conscience inside of us. Und dieses Gewissen is just tallying things up. Das zählt nur die Dinge auf. And these things are on record by the justice of God. Und diese Dinge sind eben aufgezeichnet durch die Gerechtigkeit Gottes. And there's no way out of it. Und es gibt keinen Weg nach draußen. Except one. Außer einem. And that is to be delivered. Und das ist erlöst zu werden from my relationship to the law. Von meiner Beziehung zu dem Gesetz. And watch this, the law does not die here. Und das Gesetz stirbt ja nicht. I die. Ich sterbe. I die. Ich sterbe. By an act of faith. Durch einen Glaubensakt. Because Christ came down from heaven. Denn Christus kam vom Himmel. And went to a cross. Und ging an ein Kreuz. To be the substitute. Um ein Substitut zu sein, and I am married to the law, und ich bin dem Gesetz and verpflichtet, I can do nothing right. Und ich kann nichts richtig machen. It only sees my faults, und es sieht nur meine Fehler, but it never imparts life to me. Aber es gibt mir das Leben nicht. And what I wouldn't do to get away from the law, und was ich tun könnte, vom Gesetz wegzukommen, but I can't, aber es geht doch nicht, I'm married to it. Weil ich mit ihm unzertrennbar verbunden born bin. A human, ich bin ein Mensch and I'm a sinner by nature. Und ein Sünder durch die Natur. And that puts me right under the judgment of God. Und das bringt mich gleich unter das Gericht Gottes. It's hopeless. Und das ist hoffnungslos. But then Christ comes. Aber dann kommt Christus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. This is the Lamb of God. Das ist das Lamm Gottes. And he takes away the sin of the world. Und er nimmt weg die Sünde and der Welt. He goes to the cross. Und er geht ans Kreuz. And now by faith. Und durch Glauben. If I trust in him. Wenn ich ihm vertraue. And in his death. Und in seinem Tod. And I say, dear God, und ich sage, lieber Gott, forgive me, I put my faith in Christ. Vergib mir, ich glaube an Christus. God writes me a death certificate. Dann schreibt Gott mir ein Todeszertifikat. He's dead. Er ist tot. With Christ. Mit Christus tot. Here's a death certificate. Ein Todesausstellungsstück. Could you imagine if at the Rathaus, wenn zum Beispiel am Rathaus, there was a death certificate, gäbe es ein Todesschreiben, Anzeige. And every time you got a ticket, und jedes Mal, wenn du einen Strafzettel kriegst, it didn't register because at the Rathaus there was a death certificate. Würde das there nicht durchgehen, weil im Rathaus eben diese Todesurkunde aufliegt. Rob Prokop is dead. Robert Prokop, der ist leider these schon verstorben. Tickets are worthless. Seine Tickets sind you can't ticket a dead man. Du kannst einen Toten ja nicht gerichtlich you verfolgen. Can't accuse a dead man. Du kannst einen Toten nicht you anschuldigen. Can't get something from a dead man. Du kannst einem Toten nichts abknöpfen. He's a dead man. Er ist tot. And by placing my faith in Christ, und indem ich auf Christus vertraue and identifying with his death und mich mit seinem Tod identifiziere on my record auf meinem Bericht before the justice of God vor der Gerechtigkeit Gottes I have a death certificate habe ich diese Todesurkunde. It's a death certificate. Eine Todesurkunde. And the law means nothing now to me. Und das Gesetz ist bedeutungslos. I have died. Ich bin tot. The union is broken. Diese Vereinigung ist when gebrochen. The devil brings accusation, und wenn der Teufel anklagt, when he appears before the throne of God in Job chapter 1, und er ist vor dem Thron Gottes in Hiob 1, Zechariah chapter 3, Zacharias 3, and he accuses, und er klagt an, he has no case, hat er keine Anklage. I'm sorry, Satan. Ich tut mir leid, Satan. The person you are accusing, die Person, die du anklagst, is dead. Ist tot. Do you understand? Verstehst du das? Here's the death certificate. Das ist eine Todesurkunde. He's dead. Tot. Peter Ramsevner's dead. Peter Ramsevner der ist tot. Mickey Rams Abner, they're dead. Der Michi, die sind auch nicht mehr. Die you tot. Can't, I cannot receive accusation against dead people. Ich kann keine Anklagen gegen die Toten and empfangen. This is real. Und das ist wahrhaftig. This is in the courtroom of heaven. Und das ist in diesem Gerichtssaal im Himmel. That's why Jesus said, "Don't rejoice that you have power over demons." So hat Jesus gesagt: Freut euch nicht, dass ihr Kraft über Dämonen habt. But rejoice that your names are written in heaven. Aber freut euch, dass eure Namen geschrieben sind im Himmel. In the Lamb's Book of Life. Im Buch des Lammes des Lebens. Now watch this and we'll close. Jetzt hört zu und wir hören auf. I'm delivered from the law. Ich bin vom Gesetz erlöst. That's why there's no condemnation. Deshalb gibt es keine Verdammung. There can't be. Es kann nicht sein. I'm dead. Ich bin tot. You can't condemn a dead man, he's already dead. Einen Toten kann man nicht anklagen, der ist ja schon tot. There's no case in heaven. Es gibt da keinen Anklage. It's closed. Sorry. Das ist geschlossen, diese Anklage. Even the justice of God itself cannot condemn me. Selbst die Gerechtigkeit Gottes kann mich nicht verdammen. That's why 1 John 1:9. Deshalb 1. Johannes 1:9. If we confess our sin, wenn wir unsere Sünde he bekennen, is faithful, ist er treu and just, und gerecht. He's just to forgive us. Gerecht, um uns zu vergeben. He has to forgive us. Er muss uns vergeben. Because we're dead. Weil wir tot sind. It can't register against us. Und es kann gegen uns nicht verwendet werden. So now we've died. Also sind wir gestorben. Through Christ. Durch Christus. We have a death certificate. Und wir haben dieses Todesurkunde. The law says, where is that person? Das Gesetz sagt, wo ist diese Person? He's dead. Der tot. He's dead. Der ist tot. Yeah, you have no more jurisdiction over him. He's dead. Keine Anklage gegen ihn. Der ist tot. He died 2000 years ago with Christ. 2000 Jahre ist er mit Christus gestorben. Identified with Christ 2 years ago, now he's a spiritual Christian. Jetzt ist er ein geistlicher Christ. And there's no condemnation. Und keine Verdammnis. And now watch this. Und jetzt hör zu. Now I'm joined to Christ. Jetzt bin ich mit Christus verbunden. And now I walk with him. Und jetzt gehe ich mit ihm. Personally. Persönlich. Now my life is his word. Jetzt ist mein Leben sein Wort. It's his law. Sein Gesetz. But the law is a love letter now. Aber das Gesetz erscheint mir als Liebesbrief. He's speaking to me. Er spricht mit mir. This little thing in my car. Das kleine Ding in meinem Auto. That was always condemning me. Das mich immer verdammt hat. Suddenly is instructing me. Beginnt mich zu lehren. It's encouraging me. Mich zu ermutigen. It's the omnipotence of God. Es ist die Allmächtigkeit the Gottes. The omnipresence of God. Die Allgegenwärtigkeit. The Holy Spirit inside of me. Der Heilige Geist in mir. In Isaiah 30, verse 21. In Jesaja 30, Vers 21. From behind me. Von hinter mir. Says, walk this way. Sagt er, rechts, rechts, walk rechts. That way. Jetzt links. The voice from behind me. Das, go that way. Nach rechts. Go that way. Jetzt dann nach links hinein. Now it's helping me. Jetzt hilft es mir. Now it's for me. Es ist für mich. The voice says you can go a little faster. Na, die Stimme sagt schneller, schneller. You can put a little more gas on the pedal. Go, go for it. Go, nimm nur. Just go. Come on, you're driving too slow. Have fun. Hab Spaß, die Autobahn. And it encourages us. Und es ermutigt uns. And then it says, whoa, slow down there, boy. Slow down. Das ist ja viel zu schnell. You're gonna get an accident here. Slow down. Das ist ja fast ein Unfall. And sometimes it rebukes us. Und manchmal haut es, wie sagt man? It says, stop! Es ermuntert uns auf. Thank you. Langsam. Wow. Einbremsen. The voice from behind. Die Stimme von hinten. It's a person now. Eine Person. And I'm talking. Und ich spreche. And the Lord is speaking to me. Und der Herr spricht mit mir. And we're walking together. Und wir gehen gemeinsam. And I'm married to a new person. Und ich bin verheiratet mit einer Person. Not an impersonable law, impersonal law. Nicht einer unpersönlichen Gesetzgebung. That is just tallying all of my debts up. Die alle meine Schulden aufsummiert. But now I'm married to Christ. Ich bin mit Christus verbunden. Who's walking with me moment to moment. Der mit mir von einem Moment zum anderen geht. Now my life is his word. Und jetzt ist mein Leben sein Wort. And now it's Matthew 4:4. Und jetzt ist es Matthäus 4:4. By every word of God. Ich lebe durch jedes Wort Gottes. Now the foundation of my life is this. Und die Grundlage meines Lebens ist. I can do nothing. Ich kann nichts tun. But he can do everything. Aber er kann alles tun. The basis of every day. Die Grundlage jedes Tages is not what I can do for him, ist nicht, was ich für ihn tun but kann, what he wants to do through me. Aber was er durch mich tun will. And that's always the foundation. Und das ist immer die Grundlage. And when we forget that, und wenn wir das vergessen, we're back in Romans 7. Sind wir wieder in Römer 7. And we think, how did I get here? Wie bin ich da wieder hergekommen? I have a desire to do these things, ich habe einen Wunsch, diese Dinge zu tun, but I don't seem to be able to do them. Aber irgendwie komme ich da nicht right. hin. Right, nicht. And there's no condemnation. Und es gibt keine Verdammnis dafür. Because you can't do them. Weil es nicht kann. Es the geht willing nicht. Is present. Das Wollen ist vorhanden. But the dependence on Christ is a necessity. Aber die Abhängigkeit von Christus ist eine Notwendigkeit. Lord, I want to serve you. Herr, ich will dir dienen. Your heart, your word burns in me. Dein Wort brennt in mir. In Luke 24:32, your Lukas 22, 24. Oh, your word is burning my soul. Dein Wort verbrennt meine Seele. Jeremiah 15, 16. In Jeremia 15, 16. I found thy word and I ate it. Ich habe dein Wort gefunden und gegessen. And it became the joy of my heart. Und es wurde die Freude von meinem Herzen. Oh Lord, I'm sitting in this seat here and I'm burning up. Ich sitze in diesem Sessel und ich brenne. I want to serve you. Ich will dir dienen. I want to be a missionary. Ein Missionar sein. I want to love my wife with all my heart. Frau lieben mit ganzem Herzen. I want to be like David. So wie David like sein. Sarah. So wie die Sarah. Not like Samson. Nicht wie Samson. I want to be like Joshua. Wie der Joshua. Caleb. Come on, I've got one life to live. Cut me loose, Lord. Ein Leben habe ich zu leben und ich will das für dich leben. I'll do it through you, son. Und ich werde das durch dich tun. You gotta learn patience, though. Geduldig muss man sein. Let patience have its work and I'll do it through you. Lass die Geduld ihre Arbeit haben und ich werde es vollbringen. Get in Romans 8. Und jetzt kommen wir in Römer 8. Set your mind on the things above. Sinne auf die Dinge, die droben sind. That's why church is so important. Deshalb ist die Kirche so wichtig. We've got to hear the word. Wir müssen das Wort Gottes hören. You've got to hear the word from someone who's down the road further. Du musst von jemandem das Wort hören, der den Weg schon weitergelaufen ist. From someone who is gifted to communicate it. Oder jemand, der begabt ist, es zu verkünden. But if we're left to ourselves. Aber wenn wir uns selbst überlassen sind. Oftentimes in our own little concept of Christianity. Oftmals in unserer eigenen Vorstellung vom Christentum. We don't hear God like God would want us to. Dann hören wir Gott nicht so, wie er es wollte. That's why faith comes by hearing. Deshalb kommt der Glauben durchs and Hören. And hearing by the word of God. Und das Hören durch das Wort Gottes. The preacher comes in and says things. Der Prediger spricht auf. Woo! It blows through the soul. Und das weht Wind durch die Seele. Wow! And you think, wow! Und du denkst dir, Is that right? So ist das. Is that true? So war es. Can das? I believe that? Kann ich das glauben? It's in the word. Believe it, believer. Glaube es. Es ist im Wort. Yahoo! Ich glaube I das. I believe it. Ich glaube yes, das. Yes, God can use you. Gott kann dich benutzen. Wow. And correction. Und Zurechtweisung. And rebuke and wow. Eine Zurechtweisung. How can he say that? Wie kann er das sagen? He just said it. Er hat es gerade gesagt. Wow. And it was the Lord. Und es war der Herr, der because es gesagt hat. Hebrews 4:12, the word is quick and powerful. Das Wort ist schnell und scharf. And it's sharper than any two-edged sword. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige and Schwert. And it divides the soul from the spirit. Und es trennt die Seele vom Geist. And I leave church that night and I'm thinking, whoa, what was that? Ich gehe von der Kirche weg und ich denke mir, was ist da passiert? Wow, I feel great. Ich fühle mich großartig. I feel encouraged. Ich fühle mich ermutigt. I feel corrected. Zurechtgewiesen. And I feel a little bit rebuked. Und wow, I feel zurechtgewiesen. Great. Ich fühle mich wunderbar. I need that again. Das brauche ich wieder. Ich komme and wieder. Soon, I'm doing things I never thought I would do. Und bald mache ich Dinge, die ich niemals hätte tun können. And soon someone says, und bald sagt jemand, why are you doing that? Warum machst du das? I don't know. Weiß ich nicht. I'm just doing it. Ich mach's einfach. I guess it's the Lord. Ich denke, der Herr ist das. Right, so because ist es. No flesh will glory in his presence. Denn kein Fleisch wird sich in seiner Herrlichkeit rühmen. If you can do something for God, wenn du etwas für Gott tun kannst, it's just wood, hay and stubble ist das dann sowieso anyway. Nur Holz, Stroh und Stoppeln. So let's move on from Romans 7 into Romans 8. Also lass uns gemeinsam von Römer 7 nach 8 gehen. There's no condemnation. Es gibt keine Verdammung. The law of the spirit of life in Christ Jesus, das Gesetz des Herrn in Christus Jesus, has set me free, hat mich freigesetzt from the law of sin and death. Vom Gesetz des Todes und der Sünde. Amen. Amen. Read your Bible tonight. Don't go to sleep tonight without opening this thing up and just saying, Lord, Lies deine Bibel heute Abend und öffne sie. Isaiah 30:21. Jesaja 30:21. The voice from behind me. Die Stimme hinter mir spricht. Speak to my heart. Spricht zu meinem Herzen. I love it. Ich liebe das. That's our life. Und so soll unser Leben joined sein. Joined to another. Zueinander zugetan. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute. That we are joined to Jesus. Dass wir mit Jesus verbunden sind. He is our Savior. Er ist unser Retter. And our Lord. Und unser Herr. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du hier heute Abend. And if you died. Und wenn du heute stirbst. Tonight. Heute Abend. You have no assurance that you would be with God. Und du hast keine Sicherheit, dass du mit Gott sein wirst. Pray with me then. Dann bete mit mir. If you're a Christian tonight. Wenn du ein Christ bist heute. And you have no assurance. Und du hast keine Sicherheit. That's not good. Dann ist das auch nicht gut. Then we need to get that in order. Dann muss das auch in Ordnung gebracht let's werden. Pray tonight. Und lass uns gemeinsam beten. And let's bring Romans 7 to the Lord. Und Römer 7 dem Herrn geben. The things that I don't want to do, I do. Die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich. Let's bring those to the Lord. Lass uns die dem Herrn bringen. Father, we thank you tonight, Vater, wir danken dir heute, dass es keine Verdammung gibt. Just ask the Lord, und bitte den Herrn. Say, Lord, forgive me, und sage, Herr, vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Give me a new start. Und lass mich neu anfangen. Because your mercies are new every morning. Denn deine Barmherzigkeit ist neu jeden Tag. Great is thy faithfulness. Und groß ist deine Treue. Forgive me and cleanse me. Vergib mir und reinige mich. If you want to be a Christian tonight, und wenn du heute Christ werden willst, say God in heaven, sage Gott im Himmel, forgive me, vergib mir, wash me in the blood of Jesus, und wasche mich im Blut Jesu. I want to be joined to Jesus. Und ich will mit Jesus Verbindung haben. Save me. Rette mich. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.